Wo sind die Frauen so feurig wie in Mexiko? Wo brennt dann jedes Herz beim Küssen lichterloh? Wo sind die Männer noch so verblutet Leidenschaft, die so viel Freuden schafft? Na bitte, wo? Und wer sich hier vergisst und einen anderen küsst, der wird aus Eifersucht noch in derselben Nacht vor lauter Liebe umgebracht. Olala, olala, olala! Wo sind die Frauen so feurig wie in Mexiko? Wo brennt dann jedes Herz beim Küssen lichterloh? Wo sind die Männer noch so verblutet Leidenschaft, die so viel Freuden schafft? Na bitte, wo? Olala, olala, olala! Allen Ländern freundlich durch die Gegend schlendern, nett und adrett und auch kokett. Schöne Frauen, die mit den gewissen Reizen, weil sie es haben, gar nicht geil sind, schön und mondän nur anzusehen. Aber eine schlägt sie alle und der die küsst, sagt oho. Und das ist in jedem Falle eine Frau aus Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexiko! Und wer sich hier vergisst und einen anderen küsst, der wird aus Eifersucht noch in derselben Nacht vor lauter Liebe umgebracht. Oh la la, oh la la, oh la la! Wo sind die Frauen so feurig wie in Mexiko? Wo brennt dann jedes Herz beim Küssen lichterloh? Wo sind die Männer noch so verblutet Leidenschaft, die so viel Freuden schafft? Na bitte, wo? Oh la la, oh la la, oh la la! Oh!